wanna let me know, I can burn your flow like... Funkhaus Europa. Nachrichten. Um 10 Uhr, schönen guten Morgen. Flugreisen in Griechenland ab sofort nur noch per Barzahlung. Fluggesellschaften akzeptieren keine andere Zahlungsform mehr. Griechische Wirtschaft am Rande der Katastrophe. Französischer Notenbankchef warnt vor aktueller Lage. Und Aufsehen um Prügelvideo im Internet. Polizei warnt vor Weiterverbreitung. Die Finanzkrise in Griechenland hat immer größere Auswirkungen auf das Leben der Menschen in dem Land. Ab sofort dürfen Flugreisen nur noch im Bar oder mit ausländischen Kreditkarten bezahlt werden. Daniel Hasebach. Die Fluggesellschaften vertrauen offenbar nicht mehr der Finanzkraft der Griechen. Mehr als 35 Gesellschaften haben die Reiseagenturen benachrichtigt, dass sie deren Buchungen nicht mehr akzeptieren. Die Kunden müssen stattdessen direkt am Flughafenschalter zahlen. Die Finanzkrise hat auch Auswirkungen auf die Flüchtlinge in Griechenland. Die griechische Regierung warnt vor Hungerrevolten in den Flüchtlingseinrichtungen, vor allem auf den Inseln der Ostägäis. Viele Lebensmittellieferanten sind seit Monaten nicht bezahlt worden. Die Catering-Unternehmen verteilen seit gestern kein Essen mehr in den Auffanglagern. Die griechische Wirtschaft steht am Rande einer Katastrophe. Das sagt am Morgen der Chef der französischen Notenbank Nouyer. Er geht davon aus, dass die Wirtschaft des Landes kollabiert, falls es bis Sonntag keine Einigung im Schuldenstreit gibt. Die Länder der Eurozone hatten am Abend vereinbart, dass sie Griechenland eine letzte Frist bis dahin geben, um Sparvorschläge einzureichen. Immer mehr Unionspolitiker fordern Athen inzwischen auf, die Eurozone zu verlassen. Der stellvertretende CSU-Chef Ramsauer sagte im ARD-Morgenmagazin: Das ist eine schmutzige Tour. Die Art und Weise, wie die griechische Regierung an der Spitze Tsipras alle anderen Regierungschefs wie Tanzbären durch die Manege führt. Aus ökonomischer Sicht gibt es nur einen Weg mit einer eigenen Währung, sich die Wettbewerbsfähigkeit wieder erarbeiten und dann nach 4, 5 Jahren wieder zurückkehren in die Eurozone. Das ist für Griechenland der beste Weg. Am Oberlandesgericht in Düsseldorf startet am Vormittag der Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Kämpfer. Dem 22-Jährigen aus Mülheim an der Ruhr wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Aus Düsseldorf Dirk Müller. Ist Nezet S. nur ein harmloser, verirrter Einzelgänger oder hat er sich zum Terrorkämpfer ausbilden lassen? Die Anklage wirft dem 22-jährigen Mülheimer vor, Ende Juli vergangenen Jahres nach Syrien gereist zu sein. Dort soll er sich der Terrororganisation Islamischer Staat angeschlossen, eine Waffenausbildung absolviert und an Kampfeinsätzen teilgenommen haben. Nach nicht einmal einem Monat kehrte er nach Deutschland zurück, wurde später festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Im Fall einer Verurteilung drohen bis zu 10 Jahre Haft. Ein Gewaltvideo sorgt in den sozialen Netzwerken seit Anfang der Woche für Aufsehen. Darauf ist zu sehen, wie eine 17-Jährige auf einen demenzkranken Rentner einschlägt. Die Tat ereignete sich schon vor einigen Monaten in der Wohnung des 72-Jährigen. Nach hunderten Hinweisen hat die Polizei die mutmaßliche Täterin und ihren 20 Jahre alten Freund inzwischen gefasst. Im Laufe des Tages beraten Polizei und Staatsanwaltschaft, wie es in dem Fall weitergehen soll. Die Ermittler warnen gleichzeitig Internetnutzer, das Video zu verbreiten, denn man sich allein dadurch strafbar machen kann. Hans Steilmach. Die 17-Jährige und der junge Mann haben die Tat nach Polizeiangaben vollständig gestanden. Die junge Frau gilt dem Beamten auch als mutmaßliche Haupttäterin. Der 20-Jährige habe den Vorgang im Wesentlichen gefilmt, habe die Frau dabei aber auch immer wieder ermutigt und angefeuert. Über die Hintergründe ist bislang nur so viel bekannt, dass die Täter und das 72-jährige Opfer sich seit Jahren kannten und dass es in der Wohnung des älteren Herrn zum Streit gekommen war. Das Erschreckende an der Aufnahme, so die Ermittler, sei die sichtbare völlige Gefühllosigkeit der jungen Leute gegenüber ihrem wehrlosen Opfer. Das Wetter, heute gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, zwischendurch auch immer wieder Schauer bei 18 bis 25 Grad. Auch morgen viele Wolken, vereinzelt Schauer bei 17 bis 20 Grad. Das waren die Nachrichten mit Resa Hoffer. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Supermercado. Ich bin's, Claudia Davino. Buongiorno. Die Sonne, die macht zwar eine kleine Verschnaufspause. Va bene, va bene. Heute verzeihen wir es ihr. Soll ja nur für den heutigen Mittwoch sein. Alejo Ponte. Get up, der sorgt dafür, dass wir trotzdem wunderbar in diesem Tag weitergehen. Wir sind's, ihr Lieblingsradiofunker aus Europa. Seit Montag läuft unsere Serie und ich muss sagen, das Image der großen Ärsche hat sich in letzter Zeit verbessert. Leid mich am Arsch. Super Serie. Eine Woche für den Arsch. Nehmen wir zum Beispiel das Schimpfwort Arsch. Wer heute Arsch sagt, meint es doch eher neckisch liebevoll, oder? So wie eine Freundin von mir, die meinte liebevoll zu ihrer Schwester per SMS: Arsch bleibt Arsch. Vorneweg hat sie ihr noch angedroht, wehe, du bringst Regen mit, dann kriegst du keinen Geburtstagskuchen. Liebevoll war das auf jeden Fall. Deswegen habe ich jetzt auch ein paar liebevolle Worte an den Arsch, von dem ich nachts noch manchmal träume. In meiner dritten Heimat Mexiko. Wir an der Ostküste am Strand von Acapulco. Wir kommen gerade von unserer besten Freundin nach einem schönen Strandtag raus, verlassen ihr Grundstück über die Ausfahrt. Eine schmale, einspurige Ausfahrt aus ihrem Ferienwohnungsdomizil. Und du, lieber Autofahrer oder Autofahrerin, in deiner schwarzen Camioneta, also Geländewagen, mit verdunkelten Scheiben, kommst uns entgegengefahren, genau in dieser Ausfahrt, lehrst uns, wie schnell aus einer Richtung gleich zwei Richtungen werden, auch wenn es überhaupt nicht passt. Unsere großen, geschockten Augen belohnst du, indem du deinen schnellen Fuß noch tiefer aufs Gaspedal drückst. Zielstrebig kommst du auf uns zu und fährst damit den Verkehr auf der anderen dreispurigen Seite. Tja, in einer Millionenstadt wie Acapulco, kein Wunder. Unsere Ausfahrt, für dich die super Abkürzung. Mutig zeigst du uns, wie Autos plötzlich wie in den besten Actionfilmen ganz eng aneinander vorbeirasen können. Super du, dass du uns nicht über den Haufen gefahren hast, und wunderbar, dass du so millimetergenau Abstände kalkulieren kannst. Ach, einfach nur danke. Du Arsch!

Funkhaus Europa hier, 10.20 Uhr, ihr Global Sounds Radio, jetzt mit Flipflops, Sommerbluse oder Hemd, kurze Hose und Badebuchse, haben Sie hoffentlich eingepackt für Ihren Sommerurlaub, der vielleicht jetzt bald startet. Fehlt dann eigentlich nur noch ein gutes Buch, nur welches? Funkhaus Europa. Lesen. Das verrät uns heute Funkhaus Europa-Kollege Ulrich Noller, der ist heute bei mir. Der hat sowieso immer alle Bücher im Blick, ne, Noller? Ich versuch's zumindest, ein paar von den vielen. Von den vielen. Sowieso hast du nämlich auch die Literaturnachrichten des Tages im Blick. Welche nämlich? Reinhard Götz, das ist so ein zeitgenössischer Autor, geboren 54, der kriegt den Büchner-Preis, ist heute bekannt geworden. Das ist wow, die wichtigste, was hältst du davon? Ja, das ist nicht zu Unrecht. Wichtigster Literaturpreis. Der Götz, das ist der Typ, der vor über 20 Jahren bekannt wurde, weil er sich beim Bachmann-Wettlesen die Stirn aufgeschnitten hat. Ah. Mit einer Rasierklinge. Später ist er so ein Zeitchronist geworden, hat viele Blogs geschrieben in Berlin, so aus der Partyszene und in den Nullerjahren. Und zuletzt den Roman Johann Holtrop vor 3 Jahren. Guter Autor, zu Recht dieser Preis. Zu Recht, sagt Ulrich Noller, der noch was entdeckt hat. Vor allem, wenn er mit seinem strengen Finger und strengen Blick über die Bestsellerlisten geht. Einen Trend nämlich. Welchen, Ulrich? Ach, das ist nur von außen gesehen, so dass ich streng gucke. Ich gucke voller Interesse und Vergnügen und Lust auf Literatur und stelle fest, es gibt natürlich sehr, sehr viel, vorwiegend internationale Bücher. Donna Leon, Jussi Adler-Olsen, sowas, die üblichen Bestsellerkandidaten. Aber es gibt auch einen dicken Trend auf der Liste, nämlich Krimis aus dem Norden, speziell aus dem deutschen Norden. Ah. Zum Beispiel der Roman Altes Land von Dörte Hansen, den haben wir schon vorgestellt im Mai hier. Der ist jetzt auf Nummer 1, das finde ich fast sensationell. Hätte niemand mit gerechnet. Wow, und dann gibt's noch einen Aufsteiger. Genau, dann gibt's noch einen Aufsteiger, Klaus Modig. Konzert ohne Dichter ist noch so eine Erzählung über die Künstlerkolonie Worpswede nahe Bremen, angesiedelt um 1900 rum. Und der richtig große Aufsteiger, das ist der Roman Ralf Rothmann, von Ralf Rothmann, Im Frühling sterben. Da geht's um zwei Jungs, Walter und Fiete heißen die beiden. Die sind Melker in Norddeutschland in der endenden Kriegszeit und werden mehr durch Zufall zu SS eingezogen, werden getrennt und sehen sich wieder am Ungarn an der Ostfront in den Kriegsgebieten unter schrecklichen Umständen. Der eine ist nämlich desertiert und soll erschossen werden und der andere ist im Erschießungskommando. Und das Ganze beruht auf einer wahren Geschichte und die ist wirklich großartig umgesetzt von diesem Autor, der auch ein großer zeitgenössischer Autor ist, in den 50ern geboren, wie der Reinhard Götz. Ja, Wahnsinn. Und last but not least hast du natürlich noch ein Buch dabei von deiner Bestsellerliste, Bretonischer Stolz von Jean-Luc Banalek. Das ist aber jetzt kein norddeutscher Roman, oder? Hört sich erstmal nicht so an, ne? Jean-Luc Banalek und Bretonischer Stolz, ein Franzose offensichtlich, genau. Angesiedelt in der Bretagne. Das ist der vierte Roman einer Reihe von Krimis, die eben in der Bretagne angesiedelt sind, um einen Kommissar Dupin. Mhm. Und da geht's aber weniger um Krimi als um gutes Essen, um Landschaften und hier um Stimmungen, um Charaktere, die dort leben. Und hier im vierten Fall auch so um die bretonische Geschichte, um den bretonischen Patriotismus, das Besondere dieses Volkes, die Sprache und so weiter. Naja, aber der Jean-Luc Banalek, das ist ein Deutscher, der hat nur ein französisches Pseudonym, der ist hier in der Verlagsszene aktiv und hat sich da ein sehr tolles Erfolgsrezept ausgedacht. Und dieses Rezept ist aber auch eins aus Deutschland irgendwie, nämlich der deutsche Regio-Krimi mit seiner ganzen Heimatverbundenheit einfach über die Grenze übertragen nach Frankreich. Und zwar, klar, in den Norden Frankreichs. Also auch sozusagen eine norddeutsche Geschichte. Lassen wir deswegen sowieso doppelt gelten. So, und wenn Sie jetzt gut aufgepasst haben, dann brauchen Sie noch nicht mal jetzt schnell in den nächsten Laden rennen, sondern wir schenken Ihnen ein Buch. Wir schicken es Ihnen, wenn Sie uns folgende Frage beantworten. Also, wie heißen die beiden Freunde, von deren schicksalshafter Verstrickung gerade Ulrich Noller erzählt hat? Und zwar in dem Buch Im Frühling sterben. Von Ralf Rothmann. Genau. Wie heißen die beiden Freunde? Sagen Sie es uns. 0800 567 8774. 0800 567 8774. Und die Nummer ist? Funkhaus Europa. Kostenlos. 0800 567 8774. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se qualche fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perdono. con questa gioia che mi stringe il cuore. A 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quando ho fatto io del male e di persone. Ce ne sono tante, buoni pretesti, sempre troppo pochi. Tra desideri, labirinti e fuochi, comincio un nuovo anno io chiedendoti perdono. Sì, quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace, sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Sì, quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace, sì, rosa. Perdono. Un misto tra tregua e rivoluzione, credo sia una buona occasione con questa magia di Natale per ricordarti quanto sei speciale. Tra le contraddizioni e i tuoi difetti io cerco ancora di volerti. Perdono. Su quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace, sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace, sì, rosa. Perdono. Qui l'inverno non ha paura. Io senza di te un po' ne ho. Qui la rabbia è senza misura. Io senza di te non lo so. E la notte balla da sola. Senza di te non ballerò. Capitano, abbatti le mura. Che da solo non ce la farò. Perdono. Su quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace, sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Su quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace, sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo einer seiner ersten Hits, Tiziano Ferro aus Italien. Mit Perdono, verzeih mir, Entschuldigung oder wie auch immer, hier in Funk aus Europa um 10.28 Uhr. Geschichten aus dem Norden haben wir Ihnen heute vorgestellt, besser gesagt Funk aus Europa. Ja, Buchexperte muss man ja sagen, Ulrich Noller hat Ihnen Geschichten aus dem Norden vorgestellt. Und zwar unter anderem das Buch Im Frühling sterben. Und wir haben Ihnen ja versprochen, wir schenken Ihnen das, wir schicken Ihnen das, wenn Sie gut aufgepasst haben und wissen, wie die beiden Freunde aus dem Buch heißen. Gucken wir mal, Ulrich, oder? Mhm, Lea, hallo. Hallo. Hallihallo, hast du gut zugehört? Ich glaube schon. Ja. Hallo. Was meinst du denn, wie die zwei heißen? Walter und Fiete. Ja. Ja, richtig. Ulrich Noller meinte gerade noch mal gucken, wie gut die zwei gut zugehört haben hier, beziehungsweise wie gut unsere Hörer zugehört haben. Bist du denn so ein Lesewurm, ein Bücherwurm? Ja, doch schon sehr. Deswegen hast du dann auch dein Ohr wahrscheinlich gut geschult. Und hörst gut zu. Und dieser Roman von Ralf Rothmann, kennst du den? Also den Schriftsteller meine ich, Ralf Rothmann? Nee, den kenne ich nicht. Der publiziert schon seit vielen Jahren und ich finde wirklich, das ist sein bester Roman, der ist wirklich packend und passt auch irgendwie. Wir hatten ja in den letzten Jahren so Geschichten, zum Beispiel von Günter Grass, da, wo dann rauskam, der ist noch zur SS eingezogen worden. Den lese ich gerade, passt, ja. Als 17-Jähriger und wo dann darüber diskutiert wurde, wie bewusst war das, wie hätte der damit umgehen müssen und so. Und dieser Roman wirft so ein Licht auch auf diese Zeit, auf diese Szenerie, auf das, was damals in den Köpfen und in den Leben der Menschen vorging. Fand ich wirklich sehr erhellend, einerseits und andererseits halt echt fantastisch konstruiert und geschrieben. Hat auch so einen Touch von Tarantino. Und hat auch so den perfekten Übergang, Lea, oder? Wenn du gerade sagst, du liest gerade Günter Grass. Ja, genau, da geht's auch genau darum. Also Ja, passt ja. Perfekt. Passt ja, super, wunderbar. Wir schicken dir ein Exemplar im Frühling sterben. Viel Spaß damit. Super. Vielen Dank. Tschüss. Schön, dass du angerufen hast. Dankeschön. Super, ja, Ulrich Noller, haben wieder jemanden glücklich gemacht. Wunderbar, danke dir. Ich habe zu danken. Für deine Tipps. Bis nächste bald. Woche. Ciao, ciao. Pode falar que eu não ligo, agora amigo, eu tô em outra, eu tô ficando velha, eu tô ficando louca, pode avisar que eu não vou, oh, oh. Eu tô na estrada, eu nunca sei. Eu vejo o lado bom. Respiro fundo e canto, mesmo que tanto rouca. Pode falar, não me importa, que tenho de torta, eu tenho de feliz. Eu vou cambaleando, de perna bamba e solta. Eu vejo o lado bom. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho. Que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido alegria como dom. Em cada canto eu vejo o lado bom. Funkhaus é... Ja, Funkhaus Europa. There's a light in your window. There's a light. Listen Bee featuring Nest Tokyo, Save Me in Funkhaus Europa. Ärsche gibt es auf der Welt viele. Je weiter weg, desto besser. Stellen wir diese Woche in Supermercado fest. Leib mich am Arsch. Arsch der Welt. Für mich war es als Kind immer das kleine, überschaubare 3000-Seelendorf meiner Eltern in Süditalien, mitten in den Bergen, mitten in den Apenninen. Heute ist es ein Muss, einmal im Jahr dahin zu fahren, finde ich super. Als Teenie fand ich das total nervig, denn für mich war es im culo alla luna, die italienische Redewendung für am Arsch der Welt, zu weit weg vom Meer nämlich. Ja, diese Woche fragen wir uns hier in Supermercado, wo liegt denn der wahre Arsch der Welt. Wir haben unsere Korrespondenten losgeschickt an den unterschiedlichsten Zipfeln der Erde. Und was stellt Funk aus Europa-Korrespondent Axel Dorloff fest? Die Redewendung am Arsch der Welt kennen die Chinesen nicht. In China heißt das Bianyuan. Und nochmal, etwas langsamer, Bianyuan. Bianyuan. Das meint in etwa abgelegen, abgeschieden, weit, weit weg. Und dafür gibt es eine Faustregel in China. Je weiter man sich von der Ostküste entfernt, desto gottverlassener werden die Zustände. Oder anders, je näher rückt man dem Arsch der Welt. Qinghai ist ein gutes Beispiel. Eine chinesische Provinz im Nordosten des tibetischen Hochlandes. Die Hauptstadt Xining hat immerhin 2 Millionen Einwohner. Die restlichen 3 Millionen Menschen in Qinghai verteilen sich auf eine Fläche, die doppelt so groß ist wie Deutschland. Oder anders, Qinghai hat 7 Einwohner pro Quadratkilometer, die Stadt Shanghai 3600. Es gibt in Qinghai hohe Berge, eine staubtrockene Wüstenregion und den größten Salzsee Chinas. Es gibt ewige Weiten, kurze Sommer und lange Winter. Und für alle, die mal hinwollen, die Wahrscheinlichkeit, dass man in Qinghai weder jemanden sieht noch gesehen wird, ist relativ hoch. Aber immerhin wurde in Qinghai der jetzige Dalai Lama geboren. Und 2009 fanden in Qinghai die Kletterweltmeisterschaften statt. Aber das war es dann auch. Immerhin die beste Chance auf den wahren Arsch der Welt. Die suchen nämlich in unserer Wochenserie für den Arsch unsere Funk aus Europa-Korrespondenten weltweit. Poser ton pied sur le comptoir. Pas envie de croire que tu vas m'avoir. Impossible d'oublier ton parfum et ta robe qui voyait mon chagrin. Tu as su me toucher l'air et sain. Toujours enlacé et même embrassé. Inutile de me le répéter. N'aime pas la peine d'essayer. T'as posé ton pied sur le comptoir. Pas envie de croire que tu vas m'avoir. Impossible d'oublier ton parfum et ta robe qui voyait mon chagrin. rien. Tu as su me toucher l'air et sain. Toujours enlacé et même embrassé. Aus Europa. I've never thought it before. Now it's all I can see. I don't get no reward without trading in cruelty. You're asking the suffer, oh why? I've never put the two things together. Might be heaven tonight. I get turned away. There's only one that you want. All the one and the same. People want each other. Oh, why? But I've never put the two things together. Why would you fight for love? Why would you pay to hurt yourself? There's still nothing to hold on to but your pride. You never had walking the streets, throwing good after bad. When I could be someone for you, somebody who will hold you together. I give what I can, might be too much. I give what I need, I'll give you love. And all that I'm asking is for you to put my whole world together. Jahr noch als große Soul-Sensation gefeiert. Jetzt gehört er fest zu den Soul-Stars. Quops aus London mit Fight for Love in ihrem Global Sounds Radio Funkhaus Europa. Andersherum geht das aber auch wunderbar. Also von Deutschland aus Global Sound in die Welt tragen. Diese Künstler feiern wir hier als Lokalmatadoren. Funk aus Europa. Funk aus Europa. Super Musik. Heute ist es eine Band, perfekt, um gleich eine ganze Fußballmannschaft zu gründen, die elfköpfige Band Kelele aus Berlin. 9 verschiedene Sprachen sprechen sie insgesamt, bestehen aus euphorischen 20-jährigen und etablierten Routiniers. Die haben teilweise schon in anderen Bands zusammengespielt, aber vor 2 Jahren standen sie zum ersten Mal, so wie sie jetzt zusammengehören, in einem Proberaum zusammen. Und da musste als erstes ein Name her, der den globalen Sound der Band überhaupt gerecht wird. Gitarrist Michael Capeto und Bassist Patrick Frankowski über Kelele. Der Name Kelele kommt aus Swahili, bedeutet Lärm, Radau. Sollte eine positive Umschreibung sein von unserem Sound. Ein Sound von 11 Männern, die irgendwie viel Krach machen. Und manche würden sagen, wir sind eine Multikulti-Band, aber ich sage einfach, wir sind eine Berliner Band, weil das eben normal ist, dass Leute aus vielen Ecken hier zusammen Musik machen. Der Knackpunkt war natürlich, dass unser Saxophonist, mit dem wir schon zusammen gespielt hatten lange, hier in Berlin auf der Straße den Sänger Abbas getroffen und kennengelernt hat und der dann dazugestoßen ist. Und damit war sofort von der ersten Sekunde klar, noch vorm Spielen, schon beim Kennenlernen war eigentlich klar, das wird wohl passen. Und es passte tatsächlich und es passt bis heute. Und das war der Knackpunkt. Und da ging es für mich auf jeden Fall dann erstmal richtig los. Ich habe früher in sehr vielen Projekten, sehr vielen Hochzeiten getanzt. Und momentan ist Kelele die einzige Band, die übrig geblieben ist, die ich mitgestalte und wo ich nicht ein Auftragsmusiker bin, sondern unsere Musik spiele. Und den anderen gibt's eigentlich genauso. Klar ist der Titel unseres Albums und die Bedeutung finde ich sehr poetisch. Abbas, unser Sänger, hat es mir mal erklärt. Es geht darum, man muss daran glauben, was man macht. Man muss morgens früh aufstehen und alles dafür tun, um die Ziele zu erreichen, wo man hin will. Und deswegen heißt es ja auch Book of Life, Terela übersetzt, und das ist unser Titel. Ein besonderer schöner Moment ist für mich fast jeder Auftritt gewesen, weil in dieser Band es tatsächlich so ist, dass wir bisher immer positive Resonanz erfahren haben. Wenn wir das live dargeboten haben, haben die Leute gejubelt, wollten mehr. Und bei jedem Auftritt speziell genial finde ich halt, wir haben in einigen Songs halt so Percussion-Parts mit eingebaut, wo einfach mal die ganzen Melodieinstrumente schweigen und man hört nur die Trommeln und die werden live dann auch manchmal gedehnt, diese Parts. Und das ist halt dann auch immer ein besonderer Höhepunkt. Was mir an Kelele gefällt, ist, dass es einfach passiert. Also es wird eigentlich wenig gesprochen. Klar, man greift dann die Skizzen auf und versucht sie auszuarbeiten. Aber eigentlich ist es dieser Moment, wo man zusammen ist und Sachen passieren, die man gut findet musikalisch. Und mein Traum wäre natürlich, dass wir dreimal um die Welt fahren und den Sound von Kelele verbreiten. Ja, erstmal hier zumindest über uns, Funk aus Europa. Kelele aus Berlin, unsere Lokalmatadorin heute. Und Sie können schon mal mit Ihnen feiern, wenn Sie wollen. Am 10. Juli feiert die Berliner Band Kelele nämlich ihre Record-Release-Party in Berlin. Bis dahin sehen Sie noch zu, dass Sie über Crowdfunding Ihr aktuelles Album finanzieren. Da läuft eine Kampagne im Netz. Und ich spiele Ihnen so lange den Album-Opener Terela, übersetzt Book of Life von Kelele, hier in Funk aus Europa. Tell her, yeah. übersetzt Book of Life von der Berliner Band Kelele. Unsere lokalen Matadoren heute und ihre Geschichte erzählen sie Ihnen nochmal hier. Super Musik. Mehr dazu im Netz. funkhauseuropa.de. Another MC spits a puny verse. I try to get through my day without saying a curse, because I curse too much and such and such. I try to improve my vocabulary. I try to cut out eating meat and dairy. I want to bring back the days of the tooth fairy, because I lost my innocence. I'm young and dumb and old and wise at the same time, because I know Jesus was a rock star, and it was Elvis who turned water into wine. I want to save a kangaroo from a life in a zoo. I want to own a llama. I want less drama in my life. I really wanna be a happy housewife. I got 28 bucks in an ashtray. I gotta pace myself, I'm smoking like a chimney. I know the bottle of whiskey, it's been emptied. I know you wouldn't put it past me. I really don't wanna party. Reminisce about the day, wanna swig my Bacardi. 28 bucks in an ashtray, because it's just me, keeping myself. I think back on the days I was smoking Kerouac. It was really kinda like an addiction, nonfiction. Just reading my days and nights away. I used to pray to a funny little fat man, till I found out he was Santa Claus, cause Saint Nick never bought shit. And there I go cursing again. I'm my only friend, and I'm definitely my very worst enemy. It kinda triggers a memory, let's bring it back to 83. And I ate a watermelon, swallowed the seed. Suddenly there was a watermelon growing in my tummy. I skipped the jump rope every time I jumped up. I heard a rattle that sounded like a tambourine. In the ashtray, I gotta pace myself, I'm smoking like a chimney. I know the bottle of whiskey has been emptied. I know you wouldn't put it past me. I really don't wanna party. Reminisce about the day, wanna swig my Bacardi. 28 bucks in the ashtray, cause it's just me, keeping myself company. I gotta do something with my life, because my idle time is eating me like I'm a super-sized french fry, drenched in ketchup, frying over ketchup. But I know I taste better than that, like they used to taste before the outlaw trans guy. I got 28 bucks in the ashtray. I gotta pace myself, I'm smoking like a chimney. I know the bottle of whiskey, it's been emptied. I know you wouldn't put it past me. I really don't wanna party. Reminisce about the day, wanna swig my Bacardi. 28 bucks in the ashtray, this is just me. Little Jackie mit 28 Bahts um 10.55 Uhr. Ist zwar noch ein bisschen früh, so 5 vor 11, aber man darf ja schließlich träumen. Von Rum, Rum and Coca-Cola. Andrew Sisters in Juju Effects Remix. Wir hören uns nach den Nachrichten wieder. Bis gleich. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. a god, I also fear. The situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she heard der bingo croon. Drinking rum and Coca-Cola, goes down point to mana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Sit in hot sun and cool off, drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Odyssee. Die Roadshow quer durchs Ruhrgebiet. Bissige Texte und extrem tanzbare Grooves. Nunca te sientas solo, solo mira tu alrededor. Dr. Krapula aus Bogotá sind die Ska- und Punk-Botschafter Südamerikas. Aus Bogotá, Colombia, Südamerika, Nicolás, en el drum. Für die Funkhaus Europa Odyssee touren sie durchs Ruhrgebiet. Die Funkhaus Europa Odyssee. Umsonst und draußen mit Dr. Krapula und der Banda Senderos. Heute in Hagen, morgen in Recklinghausen, übermorgen in Mülheim und am Samstag in Bochum. Alle Infos unter funkhauseuropa.de. Funkhaus Europa. Nachrichten. Um 11 Uhr. Schönen guten Tag. Tsipras vor dem Europaparlament. Griechenland stellt neuen Hilfsantrag. Flugreisen in Griechenland ab sofort nur noch per Barzahlung. Fluggesellschaften akzeptieren keine anderen Zahlungsformen mehr. Und Düsseldorfer Prozess zum mutmaßlichen IS-Kämpfer gestartet. 22-Jährigen wird Mitgliedschaft in terroristischer Vereinigung vorgeworfen. Das griechische Volk ist nach Ansicht von Ministerpräsident Tsipras am Ende seiner Belastbarkeit. Das sagte der griechische Regierungschef in seiner Rede vor dem Europaparlament in Straßburg. Tsipras sagte außerdem, dass Athen einen neuen Hilfsantrag gestellt habe, um Geld aus dem Hilfsprogramm ESM zu bekommen. Tsipras wurde im Europaparlament mit stürmischem Beifall seiner Anhänger, aber auch mit Protesten empfangen. Griechenland hat nur noch bis Sonntag Zeit, um einen Kompromiss im Streit um die Schuldenkrise zu finden. Der griechische Regierungschef sagte vor dem Europaparlament weiter: Trotz all der Dinge, die ich gesagt habe, bin ich kein Politiker, der behauptet, dass für alle Notstände in meinem Land die bösen Ausländer schuld sind. Griechenland ist an den Rand des Bankrotts gekommen, da für sehr viele Jahre lang die Regierungen einen Staat entwickelt haben, einen Klientelstaat entwickelt haben. Sie haben die Korruption gefördert und haben auch zugelassen, dass Reiche keine Steuern zahlen. Die Finanzkrise in Griechenland hat immer größere Auswirkungen auf das Leben der Menschen in dem Land. Ab sofort dürfen Flugreisen nur noch im Bar oder mit ausländischen Kreditkarten bezahlt werden. Daniel Hasebach. Die Fluggesellschaften vertrauen offenbar nicht mehr der Finanzkraft der Griechen. Mehr als 35 Gesellschaften haben die Reiseagenturen benachrichtigt, dass sie deren Buchungen nicht mehr akzeptieren. Die Kunden müssen stattdessen direkt am Flughafenschalter zahlen. Die Finanzkrise hat auch Auswirkungen auf die Flüchtlinge in Griechenland. Die griechische Regierung warnt vor Hungerrevolten in den Flüchtlingseinrichtungen, vor allem auf den Inseln der Ostägäis. Viele Lebensmittellieferanten sind seit Monaten nicht bezahlt worden. Die Catering-Unternehmen verteilen seit gestern kein Essen mehr in den Auffanglagern. Am Oberlandesgericht in Düsseldorf ist ein Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Kämpfer gestartet. Dem 22-Jährigen aus Mülheim an der Ruhr wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Aus Düsseldorf, Dirk Müller.

Funk aus Europa hier und ich wusste es. Es ist nur eine Frage der Zeit und schon kriegen wir Futter für unsere Wochenserie. Super Serie. Eine Woche für den Arsch. Und zwar von Teenie-Idol Justin Bieber. Der hat sofort gehandelt. Auf Instagram hat er ein Foto von sich gepostet. Der Mexikaner würde sagen, bien encuerado. Der Italiener sagt, oh, il lato B, also die B-Seite. Experten sagen einfach nur, nackt und von hinten. Justin Bieber steht auf einem Boot, zeigt auf eine Insel am Horizont. Ein ganz zufälliger Schnappschuss, so sieht's zumindest aus. Und darunter schreibt er dann, look, schaut her. Ja, und wie die Fans hingeschaut haben. Innerhalb von einer Stunde 1 Million Klicks und über 300.000 Kommentare. Von uns dafür deswegen... Leid mich am Arsch. Arsch des Tages. So, Justy, und jetzt kannst du die Hose wieder anziehen. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved... Then you promised, was losing control, crazy night, intense. Now living my own life, got you out of my head. Been wasting too much time. Leave you far behind. And you run away. Are you thinking of me when you scream? Does she know you were supposed to love me till you die? Almost kill me. Now living my own life, got you out of my path. Been wasting too much time. You far behind. Una cupulella che vi si era aizzata, passa scampaniando pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca pesa bolla, me sorda becca mella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italì, si entra a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Come ta può capire chi ta va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, o ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu gioca baseball, me sorda beccamella, te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italì, si entra a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Si nati in Italì, si entra a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Whisky soda, rock and roll, whisky soda, rock and roll, whisky soda, rock and roll. Jawohl, jedes Kind singt diesen Song in Italien. Ich auch immer wieder gerne. Schön mit dem süditalienischen Einschlag von Renato Carosone, Musiker, Sänger, vor allem aber Entertainer in den 50ern. Hat er auch gerne mal Klavier mit Tennisbällen gespielt und dabei ein verschmitztes Lächeln drauf gehabt. Tu vuofa l'americano. Und spielen ist ein gutes Stichwort. Funkhaus Europa. Superquiz. Gleich hier im Supermercado. Im Quiz spielen Sie gleich mit mir um unsere Funkhaus Europa CD der Woche. Und für die darf ich heute Schamanin spielen und darf Ihnen am frühen Vormittag eine wunderbare Medizin verabreichen. Nicht eine klassische, sondern eine buena Medizina. So heißt nämlich unsere Funkhaus Europa CD der Woche. Übersetzt gute Medizin von Ragabund. Es ist ihr drittes Album. Reingerührt haben die beiden Brüder Paco Mendoza und Don Caramelo. Schlau gemachte Cumbia und Reggae Sounds. Haben sie auch noch Stars und Gäste aus der ganzen Welt dazu geholt. Und so hört sich das an. You're my rock and roll girl, be mine, be mine. Wirklich eine buena Medizina, also gute Medizin von Ragabund, unsere Funk aus Europa CD der Woche. Und Sie können gleich mit mir um diese CD spielen, wenn Sie mich anrufen. Die Nummer ist kostenlos 0800 5678 774. Nochmal 0800 5678 774. Superquiz. 0800 5678 774. Could say what you want me to. 'cause you're wanting a little more, and I'm stuck in the middle. Oh, but I tried, but I tried, but I need time. If I Go in Funkhaus Europa, und damit spielen wir jetzt. Funkhaus Europa. Super Quiz. Spielen Sie jetzt. Und zwar um unsere Funkhaus Europa CD der Woche. Die kommt ja von Ruggabund. Heißt Buena Medicina, und den Anfang macht Lea aus Dortmund. Hallo Lea. Hallo. Alles gut? Oh ja. Du hörst alles dich frisch und fröhlich an. Ja. So. Wo bist du denn gerade? Ich bin gerade ehrlich gesagt aufs Land gefahren zu meinen Eltern. Die sind ein bisschen im Urlaub und ich hüte das Haus und genieße die Ruhe. Oh, die Ruhe. Ja. Die brauchst du jetzt wohl. Ja, ein wenig. Okay, aber du, ich muss die Ruhe ein bisschen unterbrechen. Wir hören nochmal zusammen in die CD der Woche, die du vielleicht gleich gewinnen kannst. Ja, sehr gerne. Super, oder? Ja. Ruggabund, du meinst ja gerade schon, du fühlst dich fröhlich. Hast viel Ruhe. Vielleicht dann auch viel Zeit. Bitte? Vielleicht dann auch viel Zeit. Ja. Schön. Ruggabund. Ja, guck mal, ob du Ruggabund hier gleich abstauben kannst. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Du hast drei Kategorien heute in unserem Superquiz. Da wird ja was beschrieben, umschrieben. Die Kategorien sind Sport, Blindflug und Leute. Was darf ich denn für dich einloggen? Okay, dann nehme ich den Blindflug. Den Blindflug, okay. Ja. Sport wäre ich auch immer eher unsicher. Blindflug ist immer so ein, ja, gucken wir mal, ne? Immer 50-50. Eine Überraschung. Eine Überraschung. Okay, ich drücke die Daumen, gut zuhören. Setzt man gerne auch mal das Wörtchen kalt davor. Warm gibt's das auch? Viel zu hoch. Gibt es auch für Autos? Damit müssen immer noch viele leben. Nervt in den allermeisten Fällen. Gibt es auch auf Zeit? Dazu gehört ein Papier und eine Unterschrift. Ist etwas ziemlich Regelmäßiges. Kann man kürzen? Geht selten runter. Monatlicher Schwund. Frisst ganz schön was weg. Als Nomade kriegst du da ein Problem. In New York, London oder Paris horrend. Deswegen konsultiert man Vereine oder Rechtsanwälte. Viele haben deshalb Ärger am Hals. Darunter leiden manche ihr Leben lang. Was wird gesucht? Uiuiui. Lea, was suchen wir in unserem Blindflug? Ja. Hast du eine Idee? Scheint mir irgendwas. Ja, irgendwas. Ah, die Rechnung. Die Rechnung? Ja. Ah. Schade. Leider nicht, aber sehr nah dran, weil man muss auch was bezahlen. Bei Rechnungen sowieso, aber bei dem Begriff, den wir suchen, auch. Lea, leider nicht. Ah, kein Problem. Viel Spaß noch im Haus deiner Eltern. Ich wünsche viel Ruhe. Vielen Dank. Sehr gut. 0800 5678 774. Wenn Sie eine Idee haben, was wir in unserem Blindflug suchen. 0800 5678 774. Wir gehen erstmal nach Bremen. Hallo Steffi. Hallo. Hallihallo. Geht's dir gut? Du lachst? Hast du eine Idee? Ich habe eine Idee. Okay. Mietvertrag, haben wir gedacht. Miete oder Mietvertrag. Was denn jetzt? Entscheide dich. Eins von beiden. Mietvertrag. Mietvertrag? Nein, so. Leider nein. Und Steffi, du warst aber sehr nah dran. Viel Spaß noch in Bremen. Tschö. So. Dann haben wir doch. Einmal draufklicken, dann funktioniert auch wieder. Martin, hallo. Ja, hallo. Hello. Hallo. Ja. Tja, was denn jetzt? Also, ich würde denken, es ist die Kaltmiete, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber das Wort kalt sollte vorkommen, oder? Genau, das ist davor. Wir suchen das Wort danach. Also nicht Kaltmiete. Wir suchen ja das Wort nach dem Kalt. Also suchen wir was? Die? Mietvertrag. Ja. Nein, das haben wir doch gerade schon gesagt. Ach so, okay. Martin, du hast doch schon gesagt, kalt. Kaltmiete. Genau. 0800 567. Oh Mensch, Martin, du warst so nah dran. Manno. 0800 5678 774. Wenn Sie jetzt den Begriff haben, eigentlich haben wir zwei super Vorlagen gehabt. Sie müssen das kalt nur streichen. Oder? Ist ganz einfach. Gucken wir mal, wer es weiß. Günther. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier ist der Günther. Hallihallo. Hast du jetzt eine Idee eigentlich? Jetzt mache ich das Tor. Das Tor machst du dann, ja, nachdem die Pässe von den anderen kamen. Jetzt kam ich nicht durch und jetzt bin ich plötzlich durchgekommen. Okay. Und ich würde sagen, das ist die Miete. Jo. Ja, Günther, super, so schnell geht das, wenn die anderen die guten Pässe machen, ne? Eiskalt verwandelt, ne? Eieiei, eiskalt verwandelt, genau, wunderbar. Ruggerbund schicken wir dir. Viel Spaß damit. Tschüss, tschüss. Dankeschön. Tschüss. Und es ist irgendwie so, er glaubt, da geht niemand da und kommt sich vor, als wir. Anna Ala hat ein Riesenproblem, gerade ist uns nicht daheim, wenn er so weiter tut. Anna Ala ist oft so weit daneben vom Leben wie der Mond. Anna Ala geht ein wenig auf die Straßen, weil er mit dem besuchen, aber es ist Kanada. Alle fort, Kanada, alle weg, aber wo, es ist so, es ist Kanada. Alle weg, Kanada, alle fort, aber wo, es ist so, es ist Kanada. Und was tun wir jetzt da, wenn er da ist und so, ich darf halt einfach so. Gehen wir heim, weil dort sind wir allein, aber wir sind ja zwei und darum ist irgendwie keiner allein. Sind wir drei oder zwei oder zehn oder zwanzig oder wirklich sind wir eins oder zwei. Individuen, die sich im Wege stehen, die Hauptsache ist, es ist keiner allein. Und es ist keiner daheim und es ist keiner allein und es ist immer so, weil irgendwas geht immer noch. Und es ist keiner allein und es ist keiner daheim und es ist immer so, dass einer denkt, es wird schon noch. Und es ist keiner daheim und es ist keiner allein und es ist immer so, weil irgendwas geht immer noch. Und es ist keiner allein und es ist keiner daheim und es ist immer so, dass einer denkt, es wird schon noch. Dann sagt er, ja, es ist so, und es ist aber auch so, ja, und dann sagt er wieder, na, na, na, na. Hat er gesagt und nicht, ja, weil das sagt er nicht so, lieber sagt er wieder, na, na, na, na. Immer nah, immer nee, das ist irgendwann blöd, wenn's immer nur so geht, na, na, na, na. Und irgendwann dann sagt er, ja, ja, ja, und dann sagt er wieder, na, na, na, na. Es ist keiner allein, es ist keiner daheim, es sind alle da, na, na, na, na.

Und nach meiner letzten Reise durch Brasilien ist mir auch klar, was machen wir da für einen Hype hier? Verstecken unsere Hintern am besten noch unter langen Schlabberblusen und T-Shirts. Nee, o bundão heißt das in Brasilien. Also der Hintern wird seit eh und je zelebriert und fröhlich gezeigt und beim Tanzen sowieso gekonnt eingesetzt. Funkhaus Europa-Korrespondentin Linda Staude in Nairobi hingegen. Wie sieht es denn mit dem Kult in Afrika aus? Ist es da auch ein Schönheitsideal? Also hierzulande würde niemand auf den Gedanken gekommen, den Hintern zu verstecken, denn der ist ja ein Schönheitsideal. Frauen werden danach ja angesehen, ob sie eine breite Hüften haben, einen dicken Po. Das ist ein Zeichen für Gebärfähigkeit, was hier sehr wichtig ist in der gesamten afrikanischen Kultur. Gute Fettpolster sind auch etwas, wo man sagen kann, okay, die hat genug Geld, die kann sich genug Essen kaufen, die ist attraktiv. Nicht alle Afrikaner, muss man aber sagen, gegen das Klischee haben den perfekten großen Hintern. Nicht nur bei uns und in Amerika kann man sich da ja einiges an Hintern zutunen, muss man sagen. Was gibt's denn da für Möglichkeiten in Afrika? Ja, das ist tatsächlich auch ein Problem, speziell hier in Ostafrika, weil im Vergleich zu Westafrika, die Ostafrikaner, die sind eher schlank und groß. Ich meine, man weiß, die ganzen Marathonläufer kommen von hierher, die können natürlich kein dickes Hinterteil mit sich rumschleppen. Und da machen die Frauen dann hier schon einiges. Es gibt zum Beispiel für die etwas billigere Variante Kleidungsstücke, sowas ähnliches wie ein Push-Up-Bra für die Brüste, kann man das auch für den Hintern kaufen. Der macht den nicht nur etwa, zieht den nicht nur nach oben, sondern er macht ihn auch dicker, weil da so Einlagen drin sind. Dann gibt es auch Schönheitsoperationen. Das ist natürlich was für Leute, die sich das leisten können. Da ist aber eine gewisse Gefahr mit verbunden, weil bei diesen Mittelchen, da gibt es reichlich Betrüge am Werk. Es hat ja einen Skandal gegeben, einen Fall, wo sich Frauen Spritzen haben in den Hintern geben lassen, um ihn größer zu machen. Und es hat sich hinterher herausgestellt, das war ganz normaler Bauzement, der da eingespritzt wurde. Und das ist natürlich die totale Katastrophe. Ja, es gibt aber wahrscheinlich auch einen Gegentrend, oder? Schauen alle nach Europa zu dem dünnen, schlanken oder sagen wir fast gar keinen Hintern? Ist das so? Ja, das gibt's natürlich auch. Also die traditionelle Variante ist immer noch so und es ist auch in der Mehrheit noch so, dass ein großer Hintern etwas Gutes ist. Aber durch westliche Spielfilme, durch all das, was hier kommt, durch Schönheitswettbewerbe, ist die schlanke Variante im Kommen, kann man sagen, speziell in den großen Städten, dass Leute also auch ja das Gleiche tun, was wir tun, nämlich Diäten machen, versuchen möglichst schlank und möglichst klein auszusehen. Wie gesagt, das ist bisher noch ein kleiner Teil, aber der Trend geht dahin. Und man muss sagen, dieses Ideal, dass Dicksein etwas Gutes ist, das hat natürlich auch seine Nebenwirkungen, nämlich dann, wenn man es übertreibt. Also es gibt hier auch in ganz Afrika, nicht nur hier in Ostafrika, einfach das Problem, dass die Leute auch unter Zivilisationskrankheiten leiden, weil sie eben dick sein wollen, um gut auszusehen. Und das heißt Diabetes, das heißt Herzinfarkt. Das ist ein Problem, was hier wächst. Schönheitsideal, großer Hintern mit all seinen Problemen und Vorzügen in Afrika. Funkhaus Europa-Korrespondentin Linda Staude war das. Vielen Dank. Everybody clap your hands right here. Come on. Never feel like this before. Some got a hold. Sure. Europa. Funkhaus Europa. In Aachen auf 103,3. MCs Connected im Funkhaus Europa. Heute startet sie, die Funkhaus Europa Odyssee. Wir von Funkhaus Europa sind ja das ganze Jahr unterwegs, suchen für Sie feinsten Global Sounds weltweit. Und die kriegen Sie dann ab heute beim größten Road Festival des Ruhrgebiets, der Odyssee eben. Global Sounds en masse, insgesamt Konzerte von 6 Bands die nächsten 4 Wochen, immer in den Städten Hagen, Recklinghausen, Mühlheim an der Ruhr und Bochum, immer draußen und für Sie immer kostenlos. Das Prinzip ist einfach, wir holen einen internationalen Star ins Ruhrgebiet, heute Abend Dr. Krapula aus Bogota, Kolumbien, gemeinsam mit einer lokalen Band. Tausende von Besuchern haben unsere Bands in der Vergangenheit schon bejubelt. Heute starten mit uns die Funkhaus Europa Odyssee Banda Senderos. Bei mir im Studio. Hello. Hello, hello. Hello. Besser gesagt, zwei von den insgesamt 9, das sind Seba Campos und Dan Brown. Auf Facebook schreibt ihr, ihr freut euch schon wie blöd auf die Funkhaus Europa Odyssee. Auf jeden Fall. Wie freut man sich denn wie blöd? Wie blöd, also indem man laut schreit und dann blöd wird. Genau. Habt ihr also alles schon gemacht? Auf jeden Fall, haben wir alles schon gemacht. Also wir haben auch eine krasse Tour hinter uns. Wir waren erstmal Bochum Total haben wir gespielt hier im Ruhrgebiet und dann sind wir nach Nürnberg gefahren und so und auf einem Streetfood-Festival in Essen auch eine Riesensache und ja, war total schön auf jeden Fall. Und jetzt weiter die 4 Konzerte noch und dann mit ja. uns, mit der Odyssee. Genau. Sehr schön. In die Herzen unserer Hörer habt ihr euch ja schon gespielt. 2014 haben die euren Song als Song des Jahres gewählt. Es ist unheimlich viel passiert. Man kann sagen, ihr seid die Newcomer-Band 2014. Wie fühlt sich das an für euch? Für uns fühlt sich das richtig gut genial. An. Also. Ist super. Das war echt eine Überraschung. Wann hast du das realisiert? 2 Wochen danach. Aha. In welchem Moment? In dem Moment der Ruhe. Ach so. So, weil man ist immer ständig unterwegs, immer passiert was, ne, man hat Proben, ne, dann kommt auch nochmal Uni und so weiter. Und dann realisiert man, ey, irgendwas Großes ist passiert und da habe ich mich auch gefreut natürlich. Ne. Schön. Insgesamt seid ihr zu 9. Wer gibt denn bei euch den Ton an? Was meinst du mit Ton? Musikalisch bei euch so den Ton? Musikalisch, also wir machen schon die Musik zusammen. Also ich bisher habe ich so ein bisschen die Musikleitung übernommen, so. Aha, sagt Seba. Aber wir machen das schon ziemlich zusammen, so die ganzen Arrangements und so. Und ja, ich sitze halt viel im Studio und mache die Vorproduktion und dann auch versuche bei der ganzen Produktion mit dabei zu sein. Aber natürlich sind alle mitbeteiligt. Mitbeteiligt, ja. Ganz demokratisch. Heute startet ihr mit uns die Funkhaus Europa Odyssee. Wenn ihr an Odyssee denkt, was verbindet ihr denn damit? Eine Reise. Ach, ich denke an Griechen und Reisen. Odyssee. An Griechen und Reisen. Ja. So die alten Geschichten. Ich hatte Lateinunterricht bei der Frau Stange. Okay. Und die hat mich so richtig rangenommen. Ne? Und die hat immer gerne vom Odyssee erzählt. Ne? Diese eine Reise, ja, genau, wo man die mythische. Abenteuer und so weiter. Und aha. Das habe ich als Bild im Kopf. Abenteuerisch und das passt auch irgendwie. Wir sind zu 9. Ja, das wird eine heiße Nummer auf jeden Fall. Apropos Nummern, ihr habt jetzt eine heiße Nummer für uns. Was werdet ihr hier jetzt erstmal live spielen? Das ist La Vida y el Mar. Das ist von unserer ersten EP. Genau, wir spielen die live auf jeden Fall auch bei den ganzen Konzerten. Das ist eigentlich so eine Ska-Nummer, die wir machen. Ne? Wir haben die ja ein bisschen umarrangiert für live und ja, die geht auf jeden Fall sehr ab. Yes, sir. Ah, yeah. Vale. Ich vermisse dich zu sein, ich bin nicht gern allein. Oh, der kann dies, der kann das, wir sehen, was ich mein. Mit so viel kennt man mich, denn ist lustig. Mit sich wie ne, für der Rockmaß vergeben. Ich leide mit, ich fühle mit, ich geh sogar mit, wenn Freunde es wollen. Es ist so, jeder bekommt, was er verdient hat. Ich sag, ei, ei, ei. Na, wieder ein Mann, oh, Land, wieder ein Mann. Na, wieder ein Mann, na, wie gang, oder wieder ein Mann. Yes, so. Na, wieder ein Mann, oh, Land, wieder ein Mann. Na, wieder ein Mann, na, wie gang, oder wieder ein Mann. Yes, so live in Funkhaus Europa, Banda Senderos. Zwei der insgesamt 9 sind jetzt weiter bei mir, Sebastian Campos und Dan Brown. Auch dieser Song, finde ich, zeigt, Tanzen mit Köpfchen geht wunderbar zu diesen Sounds von Banda Senderos. Sowieso heute Abend, denn ihr startet mit uns die Funkhaus Europa Odyssee, unsere Roadshow quer durchs Ruhrgebiet, kostenlos und draußen. Man muss sagen, diese Roadshow ist ziemlich einmalig. Bei euren Konzerten ist auch immer einiges Einmaliges los. Ihr lasst euch immer was Besonderes einfallen. An Aktionen, zum Beispiel Eis durch die Gegend werfen oder so. Für unsere Odyssee heute Abend habt ihr, oder ab heute Abend, habt ihr euch da auch was ausgedacht? Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt auf der Tour so ganz viel in Bochum zum Beispiel oder in Nürnberg mit Wasser viel das Publikum. Oh, okay. Das war sehr gut, auf jeden Fall. Also wir haben eine richtig schöne Show vorbereitet, so eine kompakte, aber richtig schöne Show. Und wir freuen uns tierisch, auf jeden Fall. Ihr seid ja Ruhrpottler. Ja. Die Roadshow geht durchs Ruhrgebiet. Das ist doch ein bisschen wie ein Heimspiel für euch. Oder wie ist das, vor Ruhrgebietspublikum zu spielen? Bisher hatten wir das Gefühl, so Ruhrgebiet, so das geht dann mehr ab. So, ne? Die Leute kennen uns halt ein bisschen schon. Und zum Beispiel unsere Release-Show von unserem Album Mabulu, was jetzt gerade rausgekommen ist, war auch rausverkauft und so. Die Leute haben uns echt gefeiert. Und hier im Ruhrgebiet passiert für uns noch am meisten so, ne? Also immer wenn wir woanders hingehen, klar, die Leute tanzen trotzdem und es ist immer super, so schönes Publikum und schöne Atmosphäre. Aber hier im Ruhrgebiet ist die Stimmung dann richtig, richtig geil. So. Da sind wir auch gespannt. Heute Abend seid ihr gemeinsam mit Dr. Krapula auf der Bühne. Konntet ihr euch irgendwie schon gegenseitig sehen, beziehungsweise habt ihr sie schon live erlebt? Ich hatte die Chance leider noch nicht. Ich auch nicht, aber ich habe schon alles irgendwie ein bisschen geguckt, was sie gemacht haben. Die haben eine Single mit Seed gemacht oder auch eine Single mit Manu Chao. Und die Songs sind ja der Hammer. Also ich bin total überrascht, was für eine geile Band auf einmal jetzt hier hinkommt. Und dass wir mit denen zusammenspielen dürfen, ist echt super. Dr. Krapula steht auf jeden Fall für bissige Texte und extrem tanzbare Grooves. Ich würde sagen, ihr geht in eine ähnliche Richtung. Von daher passt das perfekt heute Abend auf der Funkhaus Europa Odyssee. Bevor ihr auf die Bühne geht, habt ihr irgendwie einen Schlachtruf oder sowas? Ja, auf jeden Fall. Wir gehen alle zusammen im Kreis. Aha. Und wir schreien richtig laut und geben uns einfach nur positive Energie. Auch wenn wir zerstritten sind vor dem Konzert. Das Wichtigste ist positive Energie und auf die Bühne. Ja, wir schreien nur. Wir schreien nur. Das geht irgendwie so. Genau. So ungefähr. Das ist unser Schlachtruf. Alles klar, das potenziert mal 9 und nochmal hoch 100. Ja. Und dann seid ihr heute Abend auf der Funkhaus Europa Odyssee. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart, meine Gäste bei Funkhaus Europa. Und wir hören noch einen Song. Das ist unsere vorletzte Single. Das ist Eine Nita, auch Global Pop Hit des Jahres 2014. Viel Spaß. Danke, Banda Senderos. Vielen Dank. Danke. Bailando, bailando, yepa. Ay, los días pasan y yo no entiendo cómo me pudiste dejar. Tanta luna, tantos soles, tanto verano, tantos amores. Los colores ya no son para coloridos, las canciones ya no tienen sentido. Si no te encuentro no sé qué va a pasar conmigo. Ay, vuelve, vuelve. Ay, tranquilito mi vida, que yo solo lo quiero pasar muy bien contigo. No me interesa mucho lo que tú me digas o me prometas, o me prometas. La vez primera que nos vimos yo te dije tanta cosa linda, cosa bella. No me abandones pero no te enamores, solo baila, baila. Mira, mira qué linda la forma en que se mueve esa nenita. los ojos, la cintura, la cadera y su forma de bailar. Cuando te vi por primera me miraste y me dijiste que yo era todo lo que tú querías. Y luego de un tiempo ya no te encontraba ni en el bar. ¡Epa! ¿Y eso? Das, was du baust und verdienst. Alle Männer kommen, um dich zu gewinnen. Keine Chance, bin schon dabei. Seit so vielen Jahren will ich mit dir tanzen. Deine Figur macht mich scham und verlegen. Was ein Segen, bist nicht vergeben. Entweder gehe oder vuelve, vuelve. Mira, mira, qué linda. La forma en que se mueve esa nenita. Los ojos, la cintura, la cadera y su forma de bailar. Cuando te vi por primera me miraste y me dijiste que yo era todo lo que tú querías. Y luego de un tiempo ya no te encontraba ni en el bar. ¡Epa! ¡Y eso! Pasan y ya no te olvido. La vida se cruza y yo aquí sigo. La huella que dejaste no me la quito tan simplemente, mi amor. Toda la noche esa sola me recuerdan que contigo era mucho mejor. ¡Y eso! Mira, mira qué linda la forma en que se mueve esa nenita. Los ojos, la cintura, la cadera y su forma de bailar. Cuando te vi por primera me miraste y me dijiste que yo era lo que tú querías. Y luego de un tiempo ya no te encontraba ni en el bar. Y eso. Mira qué linda, esa nenita, esa nenita. Mira qué linda, cómo se mueve. Mira qué linda, esa nenita, esa nenita. Mira qué linda, cómo se mueve. Mira, mira qué linda la forma en que se mueve esa nenita. Los ojos, la cintura, la cadera y su forma de bailar. Cuando te vi pobre primera me miraste y me dijiste que yo era todo lo que tú querías. Y luego de un tiempo ya no te encontraba ni en el bar. ¡Y eso! ¡Epa! ¡Ay, qué rico! Nenita von der Banda Senderos. Das Video dazu von der Live-Akustik-Session finden Sie bei uns im Netz auf funkhauseuropa.de und auch alle Infos zu unserer Funkhaus Europa-Odyssee. Unsere Roadshow quer durchs Ruhrgebiet, die startet nämlich heute mit der Banda Senderos und Dr. Krapula aus Kolumbien in Hagen. Feinsten Global Sounds, kostenlos und draußen. Gucken Sie sich an wo, funkhauseuropa.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich bin Claudia Davino. Machen Sie es gut. Ciao, ciao. Shorty, get down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, don't play around. Cover much ground, got game by the pound. Getting paid is our forte. Each and every day, the two play away. I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. East side to the west side. Pushing fat rides, ain't no surprise. Got chicks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, long when she got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in, can I get down so I can? I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, girl. I like the way you work it. No diggity. I got got to bag, bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up. She's got class and style. Street knowledge by the pound. They will never act wild. They're low key on the profile. Catching feelings is a no. Let me tell you how it goes. Curves the word, spins the verb. Love is a curse, so freak what you heard. Rolling with the fatness, you don't even know what the half is. You got to pay to play, just for show the bank to look your way. I like the way you work it, so I'm tight all day, every day. You blow my mind, maybe in time, baby, I can get you in my ride. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up, girl. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Meu coração. Manchmal ist er ganz geschmeidig. Não sei por quê. Dann wieder raus. Politisch und angriffslustig. Der Graja Unax, was Laje Triplex, no morro os moleques, o vapor. Criolo ist der große Rapper Brasiliens. Er kommt aus der Favela und er weiß, wovon er spricht. Er ist einfach authentisch. Mit brasilianischem Charme und dampfenden Bässen. Funkhaus Europa präsentiert Criolo. Am Samstag im Gebäude 9 in Köln. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.